Die Reaktion des Industriezeitalters. Wie würde nun die typische Reaktion auf die vier chronischen Probleme im Industriezeitalter aussehen? Wenn das Vertrauen niedrig ist und es keine moralische Autorität gibt, steht der Chef im Mittelpunkt. Er weiß es am besten und trifft alle Entscheidungen. Alles tanzt nach meiner Pfeife. Gibt es keine gemeinsame Vision und keine gemeinsamen Werte, nehmen Regeln den Platz der Vision und des Leitbilds ein. Kümmern Sie sich einfach nur um Ihren Job, tun Sie, was man Ihnen sagt, halten Sie sich an die Regeln und überlassen Sie das Denken mir. Mangelnde Ausrichtung? Man muss die Dinge effizienter machen. Die Maschinen, die Strategien, die Leute, alles. Effizienz ist das Einzige, worauf es ankommt. Demotivation? Man muss die Kontrolle behalten, denn man kann den Leuten nicht vertrauen. Es gibt nur eine Methode, viel aus ihnen herauszuholen: Zuckerbrot und Peitsche. Man hält ihnen das Zuckerbrot, die Belohnungen vor die Nase, um sie zu motivieren, und sorgt mit der Peitsche, Strafen oder Entlassung dafür, dass sie genug Angst vor den Konsequenzen von zu schlechten Leistungen haben.